كانوا وانحروهم واطردوهم من ربى المسرى جميعا وادحروهم فجروا حيث كانوا وانحروهم واطردوهم من ربى المسرى جميعا وادحروهم شردوهم ضيقوا الدنيا عليهم واقهروهم واسكبوا الويلات في درب العدالة ترحموهم شردوهم ضيقوا الدنيا واقهروهم Heute waren nur einige von den Anwesenden da, also nach Asse hatten wir einen Vortrag gehabt. Die Brüder, inshallah, die auch früher mit uns waren, also in dem Sinne, die unsere Vorträge gehört haben, live oder Übertragungen, Baltalk oder in YouTube, ja, wir haben gesagt, inshallah, wir machen unsere Vorträge weiter. Ja, bis jetzt haben wir 14 Vorträge oder 15 Vorträge gemacht, also dieses Thema, und das ist das Buch Al-Fatawa Al-A'immat Al-Najdiyya, die Fatawa von den Imamen von Najd. Ja? Und da werden allgemein Aussagen der islamischen Gelehrten erwähnt, inshallah ta'ala, in der wichtigsten Frage des Islams, und das ist natürlich die Frage des Tauhids und des Schirks. Ja? Heute haben wir einen Vortrag gehabt, circa eine Stunde, wie gesagt, die meisten Brüder waren nicht da. Aber inshallah ta'ala, damit ich jetzt keine Einführung mache, wir werden einfach weitermachen dort, wo wir stehen geblieben sind. Und jeder von euch, inshallah ta'ala, wird verstehen, um was es sich handelt. Falls jemand irgendeine Frage hat oder irgendwas nicht versteht, ja, können wir das inshallah ta'ala wiederholen. Aber wie gesagt, die wichtigste Frage im Islam, ja, ist diese Frage. Die Frage von Tauhid und Frage des Schirks. Ja? Wichtiger als das Gebet, wichtiger als Fasten, wichtiger als Zakat, wichtiger als Hajj, wichtiger als jede andere Angelegenheit. Das ist das Wichtigste, was es gibt. Ala wa huwa, Tauhid und Schirk. Barakallahu fikum. Also wir machen weiter, inshallah ta'ala. Letzte Fatwa oder Aussage, die wir gelesen haben oder erwähnt haben, war die Aussage von Sheikh Muhammad ibn Ibrahim. Rahimahullah ta'ala. Wer war Muhammad ibn Ibrahim? Wer war Muhammad ibn Ibrahim? Der hat geschrieben das Buch Tahkimul Kawanin. Muhammad ibn Ibrahim war der alte Mufti von Saudi-Arabien. Also er war Mufti vor Sheikh bin Baz. Alas? Barakallahu fikum. Jetzt kommen wir inshallah ta'ala zu der Aussage von Sheikh Abdullah ibn Abdurrahman Abu Batin, Rahimahullah ta'ala. Derjenige, der Tauhid und diese Messiah des Tauhids gelesen hat und gelernt hat und studiert hat, diese Namen sind nichts Neues für ihn. Aber das Problem der islamischen Umma, sie lesen, keine Ahnung, alles Mögliche, nur nicht das, was ihnen nützt, in dieser und in der nächsten Dunya. In dieser Welt und in der nächsten Welt. Al-Muhim, Ayo Sheikh Abdullah Abu Batin, Rahimahullah ta'ala, sagt, وقد دخل كثير من هذه الأمة في شرك بالله وتعلق على ما سواه ويسمون ذلك توسلا وتشفوا وتغيير الأسماء لا اعتبار به ولا تزول حقيقة شيء ولا حكمه بزوال اسمه وانتقاله في عرف الناس باسم آخر. sagt رحمه الله تعالى. Viele Leute in dieser Umma. Welche Umma? Die muslimische Umma. Oder die sich zum Islam bekennen. Viele Leute dieser Umma sind in den Schirk geraten. Sie sind in den Schirk reingekommen. Ja? Und wir selber, wenn wir gucken, die islamische Umma heute, wir werden bezeugen müssen, dass die meisten, die sich zum Islam bekennen, in den Schirk geraten sind. Entweder durch das Anbeten falscher Gottheiten, durch das Anbeten lebendiger falscher Gottheiten oder toter falscher Gottheiten. Ja? Durch das Anbeten von Statuen, von Gräbern, von Sternen, das Anbeten von dem verfluchten Teufel, ja? Und anderen Arten von Ibadat. Es gibt sogar sehr viele, die ihren Nefs, ihre Shahwa anbeten. Und Allah subhanahu wa ta'ala bezeugt im Koran all das, was wir gerade erwähnt haben. Ja? Alles? Also passt inshallah da gut auf. Der Sheikh sagt hier, sehr viele in dieser Umma sind in den Schirk geraten. Wenn jemand in den Schirk gerät, in den großen Schirk, was passiert mit ihm? Was ist er dann? Muschrik, barakallahu fikum. Und er sagt, wa ta'allaqa ala ma siwa. Und er hängt mit seinem Herzen, mit seiner Seele, ja, an jemand anderen außer an Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Seine Herz, sein Herz und seine Seele, ja, zeigen in Richtung von dieser falschen Gottheit. La hawla wa la quwwata illa billah. Und haben dadurch Allah subhanahu wa ta'ala verlassen in ihrer Ibadah. Ja, ja, Shabab, so geht das nicht. So läuft das nicht. Es sieht so aus, als ob ihr nicht viel mit Vorträgen habt. Ja. Das ist ein Zeichen, dass ihr nicht viele Vorträge habt. Während dem Vortrag gibt es kein Gerede mehr. Schade, das ist ein schlechtes Zeichen. Ja. Es gibt so etwas nicht bei einem Vortrag. In der Klasse, in der Stunde, wenn du kommst und so etwas machst, der Lehrer sagt dir raus. Wallah! Ich habe, als ich in Medina war, barakallahu fikum, ich komme eine Sekunde, der Sheikh ist vor mir, eine Sekunde reingekommen. Ich komme rein, ich will die Tür aufmachen, er macht so zu mir. Kein Streit, keine Diskussion, gar nichts. Einfach, du drehst dich und gehst einfach weg. Ja? Deswegen, solche Sachen sollte man wirklich aufpassen. Barakallahu fikum, la hawla wa la quwwata illa billah. Alas, wir machen weiter, inshallah. Ist nichts passiert, gut. Es gibt ja nur eine Ausnahme. Leute aus Frankreich, die verstehen kein Deutsch und deswegen muss einer vielleicht übersetzen. Eine das könnte sein, wenn die zum Beispiel, die nicht verstehen Deutsch, sie können vielleicht in den anderen Raum gehen. Ja, und dann übersetzt jemand, weil er hört mich. Er muss mich hier nicht anschauen, oder nicht? Ja. Ja? Das ist okay. Die Sache, wo da... Nein, inshallah, wir machen weiter. Alles. Unsere Hatte. Mich haben sie gefragt, ob ich übersetzen werde. Du kannst ja nicht Französisch. Nein, nein, Bosnisch. Aber die sind aus französischem Kanton und die können kein Deutsch. Deswegen haben sie mich gefragt, eben, ob ich übersetzen soll. Okay, inshallah. Halas. Nam. Diese Leute, die begonnen haben, Schirk zu begehen, okay? Ja? Und ihre Ibadat falschen Gottheiten widmen. Wie diese Art von Menschen, wie nennen sie diesen Schirk, den sie begehen? Sie nennen ihn Tawassul oder Teschefur. Die sagen, das ist Tawassul. Was bedeutet Tawassul? Ja? Wasila, was ist eine Wasila? Wer weiß das? Ja? Was ist Wasila, barakallahu fikum? Ja? Dass du jemanden zwischen dir und zwischen Allah als Vermittler nimmst, barakallahu fikum. Er ist deine Vermittlung. Und wenn du zu ihm sagst, wieso gehst du zu diesem Grab und rufst den, der im Grab ist, oh, Imam so und so, oh Ustaz so und so, das machen viele Leute bei uns. Ja? Viele Leute machen das. Oder die gehen zu Statuen. Zum Beispiel, wenn jemand zu einer, es gibt Bauten auf was? Auf Gräbern. Grab und auf dem Grab ist etwas gebaut. Dann gibt es Leute, die kommen und werfen Geld rein. Wieso? Wieso machen sie das? Dass durch seine Spende, die er in diese Turbe reingeworfen hat, dass sich sein Zustand verbessert. Entweder irgendwas Schlechtes, was er bei sich hat, dass Allah, dass das entfernt wird. Ja? Wenn er sagen würde, dass Allah das entfernt, wäre das ja noch gut. Aber die Leute, die so etwas machen, sie denken gar nicht an Allah. Oder dass ihnen etwas gegeben wird, was sie brauchen. Zum Beispiel in einer Stadt bei uns, in der Ortschaft, von wo ich komme, zwischen dem Zentrum und dem Krankenhaus unterwegs gibt es eine Turbe, ja? Eine Mausolee gebaut auf einem Grab. Und wenn jemand Richtung Krankenhaus geht, wisst ihr, was er macht? Unterwegs, er wirft Geld rein, auf diesen Grab, zu diesem Grab, zu diesen Toten, und dann geht er ins Krankenhaus und erwartet, dass er durch diese Tat geheilt wird. Ja? Diese Sache ist ein offensichtlicher Schirk. Ohne Wenn und Aber. Warum? Weil er die Hoffnung, dass er geheilt wird, er oder jemand anderer, von wem verlangt er, in wen hofft er? Dass Allah das macht, der Baraka Ta'ala, oder dass der im Grab ist, das macht. Ja? Dass Allah diese Krankheit von ihm entfernt, oder dass derjenige, der im Grab ist, diese Krankheit von ihm entfernt. Ja? Dies ist offensichtlicher Schirk. Nur wie gesagt, weil die Leute so weit entfernt sind von Allah subhanahu wa ta'ala, verstehen sie diese Angelegenheit nicht. La hawla wa la quwwata Killa Villa. Diesen Schirk nennen sie wie? Tawassulan aw tashaffuan. Sie sagen, oder Schäfa, sie sagen, dieser Mann, der zum Beispiel im Grab ist, ha, ich bete ihn nicht an. Was ist das Problem? Das sind jetzt hier vor dem Ders, also. Wenn der Ders beginnt, die Leute schauen alle auf euch. Sie hören nicht mehr zu. Entschuldigung. Ich muss es sein, warte kurz auf ihn. Ich wollte nur hier verbringen. Die Leute hören nicht mehr zu, das hätte man vorher machen sollen. Also die Organisation hat versagt, ehrlich gesagt. Ja? Nicht böse sein. Wir müssen, darf ich euch was sagen, Barakallahu Fikum? Ja? Ein Muslim darf nicht beleidigt sein, wenn man ihm die Wahrheit sagt. Ja? Die Beziehung zwischen den Muslimen muss so sein, dass ich dir sagen darf, was ich denke, dass du nicht böse bist. Dass du sagst, Barakallahu Fikum, das ist die Bedeutung von dem Hadith, Ad-Dinu Nasiha. Die Religion ist Nasiha, die Religion ist Ratschlag, Belehrung. Ich sage zu dir, Bruder, du darfst das nicht machen, das ist Haram, wieso machst du das? Du bist sofort böse. Das, im islamischen Umma darf das nicht sein, sondern wir müssen offen sein. Warum ist die islamische Umma so zurückgeblieben? Weil wir Politik miteinander machen. Von wem haben wir diese Politik gelernt? Klopfst ihn an die Schulter, erzählst ihm das, was er hören möchte, und er erzählt dir, was du hören möchtest. Und Politik, diese schmutzige Sache haben wir von den Kuffar gelernt. Das gibt es im Islam nicht. Wir müssen ehrlich miteinander sein. Wenn ich etwas habe, dann sage ich es dir offen und du darfst nicht böse sein. Und du sagst es mir offen. Versteht ihr mich, Barakallahu Fikum? Diese, das ist Heuchlerei, Nifaq. Ja? Ich lüge dich an und sage, Mashallah, Bruder, und wenn du wirklich sagst, das darf im Islam nicht sein. Deswegen, wenn ich jetzt sage, Bruder, diese Organisation, dass man das während dem Ders, der eine rennt rein, der andere rennt raus, seine Kinder spazieren da herum. Wenn ich sage, das ist nicht in Ordnung bei einem Vortrag, ein Ders ist nicht Entertainment, Brüder. Das ist nicht Kino, das ist nicht Theater, das ist Schule zum Lernen, damit wir was lernen. Deswegen sagen wir, derjenige, der den Tauhid nicht gelernt hat und ihn nicht verwirklicht hat, er ist kein Muslim. Derjenige, der den Schirk nicht gelernt hat, dass er sich von ihm distanziert, er ist kein Muslim. Der ganze Koran, Wallahi al-Azim, von Alhamdulillahi Rabbil Alamin bis Min Sherri Waswasil Khannas, bis Ende von Surati Nas, von Anfang bis Ende, der ganze Koran spricht über Tawhid und Schirk. Der Tawhid, dass du ihn lernst und ihn verwirklichst, und der Schirk, dass du ihn kennst, damit du dich von ihm lossagen kannst. Ja? Versteht ihr das, Barakallahu Fikum? Ja? Jeder von euch ist verpflichtet, selbst zu recherchieren, selbst zu suchen, selbst zu lernen. Jemand kommt in die Moschee, schaut zu, die meisten Worte sind arabische Worte. Er sagt, ich kann ja nicht Arabisch. La hawla wa la quwwata illa billah. Arabisch ist deine Muttersprache. Nicht, was weiß ich, Deutsch oder Italienisch oder Bosnisch oder was weiß ich, irgendwelche Sprachen. Deine Muttersprache ist die Arabisch. Das ist deine Sprache. Ja? Das ist die Sprache des Korans. Koran ist nicht auf Bosnisch und auch nicht auf Türkisch oder was weiß ich was. Koran ist auf Arabisch. Deswegen sagt Sheikh Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Deswegen erwähnen wir immer die Aussagen von Ibn Taymiyyah. Warum? Weil diese Worte schwer sind. Und bei einem Mu'min, der weiß, was Ilm ist, diese Worte haben wirklich seinen Wert. Sheikh Islam Ibn Taymiyyah sagt, rahimahullah ta'ala, das Erlernen von der arabischen Sprache ist wajib. Wajib. Die Leute sagen, wie kann das wajib sein? Wie? Ja? Er sagt, talibul ilmi. Was sagt der Prophet über das Wissen suchen, dass du das Wissen erlernst, Koran und Sunnah und Fiqh und Usul und Hadith? Ja? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, talibul ilmi wajibun ala kulli muslim. Wissen suchen, das islamische Wissen ist Pflicht für jeden Muslim. Pflicht, du hast keine andere Wahl, du musst lernen. Weil Islam ist aufgebaut auf was? Ja. Auf was ist aufgebaut Islam? Auf Jahl? Auf Ilm? Ja. Du kannst kein Muslim sein, wenn du nicht lernst. Wenn du sagst, mein Großvater war Haji oder er war Hodja oder er war was weiß ich was, ich bin Muslim. Betest du? Nein. Kannst du beten? Auch nicht. Weißt du, was Tawhid ist? Nein. Was bedeutet La ilaha illallah? Er weiß es nicht. Was sind die Voraussetzungen von für La ilaha illallah? Shurut? Keine Ahnung. Du bist kein Muslim. Oh ja, ich bin geborener Sanjaka, ich bin geborener Albaner, ich bin... Du bist kein Muslim. Dass du Bosnier oder Sanjaka bist oder Araber oder Türke oder Kurde oder Afghaner oder Pakistaner oder was weiß ich was, das ist nicht Beweis, dass du Muslim bist. Der Beweis, dass du Muslim bist, ist, dass du den Tawhid verwirklichst, dass du Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Propheten gehorchst. Das ist ein Zeichen von Islam. Und nicht, dass du sagst, ich bin Türke oder Araber. Das verstehen die Muslime heute nicht. La haula, sogenannten Muslime, la haula wa la quwwata illa billah. Der Prophet sagt, Talab al-ilmi wajibun ala kulli Muslim. Das Wissen erlernen, Wissen suchen, ist wajib für jeden Mu'min. Was sagt Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah? Ja? Damit man das Wissen versteht, muss man Arabisch kennen. Ja? وَمَا لَا يَتِمُ وَاجِبُ إِلَا بِهِ فَهُوَ وَاجِبُ. Und das, womit man eine Pflicht nicht erfüllen kann, ist Selbstpflicht. Koran kannst du nicht verstehen, wenn du nicht Arabisch kannst. Ja? Dass du Koran verstehst, das ist wajib. Du musst ihn verstehen. Du musst verstehen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Was ist Alhamdulillahi Rabbil Alameen? Ja? Wenn du einen Muslim fragst, was bedeutet Alhamdulillahi Rabbil Alameen? Er könnte dir über dieses Alhamdulillah stundenlang reden. Rabbil Alameen. Rabbul Alameen. Er könnte stundenlang über Rabbul Alameen sprechen. Maliki Yawmiddin. Über Yawmuddin könnte ein Mu'min dir stundenlang sprechen. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Wallahi al-azim. Es gibt so viele Muslime. Er betet, du fragst ihn, ja Habibi, was bedeutet ihdina as-sirat al-mustaqim? Was bedeutet das? Du stehst fünfmal, betest fünfmal am Tag. Ja? Und in jeder Rekat musst du al-Fatiha lesen. Was bedeutet ihdina as-sirat al-mustaqim? Was ist sirat al-mustaqim? Was sind dalun? Waladbalin? Was sind Maghdubun alayhim in dieser... Was ist das? Ja. Keine Ahnung. Er weiß nicht, was Alhamdulillahi Rabbil Alameen bedeutet. Ar-Rahman ar-Rahim aliki yawmiddin. Ihdina sirat al-mustaqim. Sirat al-ladhina an'amta alayhim. Ghayri al-maghdubi alayhim. Waladbalin. Das versteht er nicht. Er weiß es nicht. Er liest es aber. Was ist mit seinem Gebet? Was ist das für ein Gebet? Was ist das für ein Gebet? Ja? Viele Leute, er kommt. Ja? Er sagt, Maliki Yawmiddin, der Herrscher, der König des jüngsten Gerichts, ja? Tag des Gerichts. Aber dabei denkt er an seine Frau. Ja? Er sagt, Maliki Yawmiddin, der Herrscher des jüngsten Gerichts, aber dabei denkt er an seine Frau. Ja, wo ist dein Herz? Wo ist dein Herz? Vor Allah? Der Barak wa ta'ala, stehst du vor Allah oder bist du? Ja? Ihdina sirat al-mustaqim, leite uns den rechten Weg. Sirat al-mustaqim, istiqama von Qiyam, der gerade Weg. Der gerade Weg. Es gibt nicht 100 Wege, damit man, dass jemand kommt und sagt, ja Bruder, es gibt mehrere. Nein. Bei Tawhid und Shirk gibt es keine zweite Meinung. Oder Mazahib al-Arba, die vier Mazhab. Bei Tawhid und Shirk gibt es nur einen Mazhab. Mazhab, Ahli Sunnah wa Jama'ah. Ja? Deswegen, eure Pflicht, barakallahu fikum, dass ihr lernt. Deswegen, wallahi, ich bin viel rumgekommen, alhamdulillah, ich bin in vielen Ländern gereist. Überall dort, wo ich gekommen bin. Ja? Wo die Leute keinen Da'iyah haben, der sie die wichtigsten Sachen im Islam denen beibringt. Ja? Diese Leute sind einfach verloren. Meistens sind sie wie Zombies. Ja? Sie rennen auf der Stirn, kennen sich nichts aus. Wenn du ihn fragst, zu wem bekennst du dich? Zu wem gehörst du? Was ist mit dir? Wo bist du? Wo gehörst du hin? Ja? Du wirst fast niemals hören, dass er sagt, ich bekenne mich zu Ummat Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Ich gehöre zu Muhammad alaihi salatu wa sallam. Ich gehöre zu Ahl Sunnah wal Jama'ah. Mein Weg ist der Weg von Quran und Sunnah. Ja? Mein Leben ist Hadith des Propheten alaihi salatu wa sallam. Das wirst du nicht hören. Was ist? Worüber kannst du dich mit so einer Person unterhalten? Wallahi, du kannst dich unterhalten mit, über Autos, über irgendwelchen weltlichen Sachen. Aber über Koran und Din kannst du dich mit ihm nicht unterhalten. Warum? Weil er versagt hat, ist ein richtiger Versager. Aber es gibt Mu'minin, es gibt Jama'at. Es gibt zum Beispiel eine Jama'at in einem Land, will ich nicht erwähnen, sie hat nie einen Da'i gehabt. Einen offiziellen Imam, der immer da ist, der studiert hat irgendwo, der Arabisch kann und Wissen kann und Koran und Hadith, haben sie nicht. Aber sie selbst, durch ihre Liebe zu Ilm, durch ihre Liebe zu Koran und Sunna, sie selbst haben sich organisiert, haben Vorträge runtergeladen vom Internet, haben CDs haben sich ausgemacht, Bruder, wir hören das, oder wir haben Bücher, lesen wir, was steht da, tun wir das, wenn wir irgendwas nicht verstehen, rufen wir an. Die muslimische Welt, die arabische Welt allgemein ist voller Ulema. Überall, Ägypten, Saudi-Arabien, Urdun, Kuwait, überall gibt es Ulema. Ja? Überall gibt es Ulema. Wenn das zu weit ist und du nicht Arabisch kannst, es gibt bestimmt Leute, die deine Sprache sprechen, die studiert haben, die du anrufen kannst und fragst, was soll ich machen und so, meine Frau ist krank, wie soll sie beten? Ja. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Ein Muslim, der kein Interesse hat für diese Religion, Allah subhanahu wa ta'ala hat kein Interesse für ihn. Allah subhanahu wa ta'ala sagt über diese Leute, die Allah vergessen haben, Nasullahi fa'ansahum anfusahum. Die haben Allah vergessen. Allah hat gemacht, dass sie als Strafe, dass sie Allah vergessen haben. Dass sie sich selbst vergessen. Er hat sich selbst vergessen. Er ist wie ein Zombie. Er hat sich selbst vergessen. Er sieht aus wie ein Penner. La hawla wa la quwwata illa billah. Nichts. Er hat sich selbst vergessen. Wo ist dein Bart? Bruder, Allah, Arbeit, dies und das. Was ist mit? Betest du? Wallahi, Bruder, Arbeit, mein Chef. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, du wirst vor Allah stehen. Du wirst vor Allah stehen. Und du wirst erniedrigt sein. Diese Erniedrigung, Wallahi, die will ich nicht mir und niemanden. Ich wünsche mir und euch nicht diese Erniedrigung. Allah erklärt diese Erniedrigung im Koran und sie ist fürchterlich. Wallahi, das kannst du mit keinem Horrorfilm vergleichen. Horrorfilm, weißt du, es ist eine Lüge. Aber das, was geschehen wird, wird Yawm al-Qiyamah, denen, die sich Allah und seine Propheten widersetzt haben. Wallahi, das ist kein Film. Das ist die Wahrheit. Wenn du sagst, ja Bruder, Wallahi, diese Sachen mit so ja, ein Fluss aus Blut und jemand wird beworfen mit Stein und Stein trifft ihm in den Mund. Ja? Oder nackte Männer und Frauen, die in einem Tannur, ja? wie eine riesige Flasche und Feuer brennt von unten. Unten ist es breit und oben ist es ganz eng und die brennen von unten, werden da drinnen gekocht. Das ist ein berühmter also Hadith, der Sahih ist. Aywa. Sagst du, Allah, Bruder, diese Sachen sind... Habibi, wenn du an diese Sachen nicht glaubst, dann das nicht zu suchen, du hast verloren. Du musst alles wieder von Anfang. Dein Iman an Allah. Was bedeutet, ich glaube an Allah? Ja, jeder von euch kennt, hat die Mutter beigebracht, als sein kleines Kind war, vor dem Schlafen. Amen tu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyumil akhir wa bil qadri khairi wa shari. Unsere Mütter haben das beigebracht, als wir klein waren. Das war die wichtigste Dua. Oder eventuell auch Rabbi yassir wa la tu'assir. Ja? Die wichtigsten Dua, die wir gelernt haben, als wir klein waren. Aber frage einen Muslim, was bedeutet Amen tu billahi wa malaikatihi wa kutubihi? Was bedeutet Amen tu billah? Er hat keine Ahnung. Diese, das ist eine verlorene Seele, Wallahi, so eine ist verloren. Amen tu billah, ich glaube an Allah. Was bedeutet ich glaube an Allah? Wenn du sagst, ich glaube an Allah, ich glaube, Amen tu billah, direkt übersetzt auf Deutsch heißt das, ich glaube an Gott. Oder wie sagt man auf Italienisch, ich glaube an Gott? Dio. Eh? Io credo a Dio. Ich? Io credo. Io credo a Dio. Auf Italienisch, Amen tu billah. Oder in eine andere Sprache, Barakallahu fik. Amen tu billah, ich glaube an Gott. Frage einen Kafir, glaubst du an Gott? Sag ich, glaube an Gott. Aber ist trotzdem ein Kafir. Oder nicht? Frage einen Juden, glaubst du an Gott? Er sagt, ja, er ist trotzdem ein Kafir. Frage einen Christen, glaubst du an Gott? Er sagt, ich glaube an Gott, aber er ist trotzdem ein Kafir und kommt in Jahannam. Inna alladhina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikina fi nari Jahannam, khalidina fiha. Abada. In Jahannam. Aber er sagt, ich glaube an Gott. Frage einen besoffenen Muslim, der nachts durch die Straßen irrt, in dieser oder in einer anderen Stadt. Ja? Glaubst du an Gott? Er wird sagen, ich glaube an Gott. Ich bin Muslim. Ich bin Muslim. Ich bin wird sagen, ich bin Bosnier, ich bin Araber, ich bin Türke, ich bin... Subhanallah. Was bedeutet, ich glaube an Gott? Ich glaube an Allah. Ich glaube an seine Rububiyyah. Was ist Rububiyyah? Wer weiß es? Nicht die, die mit mir gekommen sind aus Österreich. Ich weiß, dass ihr es wisst. Ah. Die Schöpfung, dass Allah alles herrscht. Allah subhanahu wa ta'ala, also Herrschaft. Du glaubst an Allah subhanahu wa ta'ala Rububiyyah. Dass Allah subhanahu wa ta'ala der Herrscher ist, mit seinen Taten, all das, was Allah subhanahu wa ta'ala tut, keiner kann das machen. Okay? Das Erschaffen, das Leben geben, den Tod bringen. Ja? Die Sonne, den Mond, Universum. Kann das jemand anderer machen als Allah subhanahu wa ta'ala? Das ist Rububiyyah, aber wir haben gesagt, Rububiyyah, Uluhiyyah und Esma'i wa Sifat. Das sind diese drei Arten von Tawhid. Okay? Das versteht ihr. Wenn jemand nur an Rububiyyah glaubt, er ist kein Muslim, Bruder. Versteht ihr das? Wenn jemand kommt und sagt, ich glaube, dass der allmächtige Gott alles erschaffen hat, ist er damit Muslim geworden? Nein, er ist nicht damit Muslim geworden. Tawhid al-Uluhiyyah. Ja? Er muss bezeugen, was? Dass Allah subhanahu wa ta'ala der einzige anbetungswürdige Gott ist. Zweite Sache. Dritte Sache, al-Asma'i wa Sifat. Viele Ulama wie Ibn Qayyim rahimahullah wa ta'ala, die erwähnen Tawhid al-Rububiyyah und Tawhid al-Asma'i wa Sifat als eine Sache. Und die sagen, das ist eine Sache. Also Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah wa ta'ala. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala Herrschaft, seine Taten, seine Eigenschaften und seine Namen ist eine Art von Tawhid, an das du glaubst. Und eine zweite Sache, dass du glaubst, dass Allah subhanahu wa ta'ala der einzige anbetungswürdige Gott ist und dass du nur ihn anbetest in deinen Taten. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Wenn du sagst, Amen tu bil kutub, ich glaube an die Bücher. An welche Bücher glaubst du? Glaubst du an Koran? Ja, ich glaube an Koran. Wie glaubst du an Koran? Dass das das Buch ist, was in der islamischen Gemeinschaft gratis verteilt wird und man wickelt das in ein Handtuch rein und man gibt es irgendwo oben das. Ja? Glaubst du so an Koran? Oder glaubst du, dass Koran das heilige Wort Allahs ist? Ja? Gesetz für Muslime, ja? Eine Rechtleitung für alle Menschen. Da findest du deine Antworten. Da, das ist eine wie nennt man das? Eine Anleitung. Ja? Wisst ihr, was eine Anleitung ist? Du kaufst ein Handy und da bekommst du so ein Blatt dazu. Es steht auf dem Punkt, auf dem Knopf so und so, schaltest du das Handy ein. Okay? Unten ist Menü. Da ladet man das ein. Alles steht auf diesem Zettel. Wie nennt man diesen Zettel? Bedienungsanleitung oder Betriebsanleitung? Bedienungsanleitung. Der heilige Koran, die heiligen Worte Allahs, sind Bedienungsanleitung für dein Leben. Wenn du dein Leben irgendwie anders gestaltest, wisst ihr, was mit deinem Leben passieren wird? Ja? Was wird mit deinem Leben passieren? Ja? Was wird mit deinem Leben passieren? Du nimmst deine Videokassette und gibst sie in eine Mikrowelle rein. Warum? Weil du vorher Bedienungsanleitung nicht gelesen hast. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Koran ist die Bedienungsanleitung für dein Leben. Wenn du ein Leben haben möchtest, ein Leben, alles findest du im Koran. Aber derjenige, der sagt, ich glaube an Koran, ich glaube an Koran, aber er befolgt nicht den Koran, er glaubt nicht an Koran. Oder wenn jemand kommt und sagt, ich glaube an Prophet, ich glaube an Mohammed, aber er befolgt ihn nicht. So einer glaubt nicht an Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. Er glaubt nicht. Ja? Wenn du jetzt einen Muslim fragst, glaubst du an Allah oder liebst du Allah? Ein angeblicher, sogenannter Muslim. Ja? Frage, liebst du Allah? Was wird die Antwort sein? Er wird sicher sagen, ich liebe Allah. Subhanallah, du liebst Allah. Das gleiche haben auch Kuffar, Juden in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt. Sie haben gesagt, wir lieben Allah, wir lieben Allah. Was antwortet Allah subhanahu wa ta'ala ihnen? Antwort. Also Allah subhanahu wa ta'ala wird jeden bloßstellen, der lügt. Wallahi, wenn du gelogen hast, Allah subhanahu wa ta'ala wird dich, er wird dich erniedrigen. Entweder dich persönlich oder er wird dich durch deine Familie erniedrigen. Wie viele Leute habe ich gesehen, die haben so getan, als wären sie mashallah Muslime und so, er betet nicht, er. Ja? Und dann kommt er, Augen voller Tränen. Er sitzt Er hat aufgegeben, er hat verloren. Seine Tochter macht dies, sein Sohn macht das, hat seine ganze Familie kaputt gemacht. Warum? Weil er gelogen hat, als er gesagt hat, ich glaube an Allah. Ja? Und die Leute, die sagen, wir glauben, wir lieben Allah, Allah subhanahu wa ta'ala antwortet ihnen und sagt, Kul in kuntum tuhibbuni yuhibbukumullah. Muhammad sagt diesen Leuten, wenn ihr Allah liebt, dann befolgt mich, folgt mir. Allah wird euch lieben. Ja, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum, und eure Sünden wird euch verzeihen. Aber ein Jahil, einer, der kein Wissen hat, ein möchtiger Muslim, wenn du ihm irgendwas von Sünden erzählst, er ist sowas von arrogant, dass er nicht einmal seine Sünden zugeben will. Ich sage, welche Sünden? Ich habe doch keine Sünden. Subhanallah, wie sagt man das, wie tief kann man sinken, dass man sagt, ich habe keine Sünden, ich bin. Ja? Du findest einen alten Sheikh irgendwo neben Kaaba. Er hat sein ganzes Leben in Ibadatullah verbracht. Seit ein kleines Kind ist, trägt ihn sein Papa zu den Vorträgen von großen Ulema. Seit er klein ist, hört er nur, قال الله قال رسول, sagt Allah, sagt der Professor, sein ganzes Leben ist Gehorsamkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Du kommst neben ihn, neben Kaaba, ein alter Mann, der weint. Ha? Und er sagt, ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er mir verzeiht. So ein Mensch bittet Allah um Verzeihung, ja, und ist bescheiden und ist nicht arrogant und hochnäsig. Aber du, der 30, 40 Jahre verbracht hat, in irgendwo im Westen, Allahu alem wie, Allahu alem, mit wem er befreundet war, was er gegessen hat, was er getrunken hat, mit wem er was gehabt hat, wie er sein Geld verdient hat, wie er gelebt hat. Und dann kommt er und sagt, was für Sünden wie. Deswegen war ich auf Wikum. Eigentlich sollte das gar nicht sein. Wir wollen uns eigentlich auf unseren Vortrag konzentrieren. Ja? Barakallahu fikum. Deswegen, ich wollte euch nur sagen, wie wichtig es ist, die Religion zu erlernen. Ja? Einen Jahil ist es wallahi am einfachsten, Angst einzujagen. Deswegen werden wir sehen, Allahu musta'an, wir werden sehen, dass die Muslime es richtig, die sind, man hat ihnen Angst eingejagt. Die haben Angst. Ja? Nein, Bruder, dies, nein, Bruder, das, nein, Bruder. Lies Quran und versuch ihn zu verstehen. Und bitte Allah, dass er dich verstehen lässt, wenn du sagst, ja, Allah, in dieser Stadt. Wer ist stark? Wer ist Qawi? Wer ist Qawi? Al-Qawi, der Mächtige, wer ist das? Ha? Diese Regierung, diese Macht, diese. Wer ist Al-Qawi? Allah subhanahu wa ta'ala ist Al-Qawi. Er ist stark, er ist mächtig. Du betest nur ihn an. Ha? Stell dir vor, das ist nur ein Beispiel. Ha? Die sind draußen, denen kann ich nichts machen. Denen kann ich nichts sagen. Aber wären sie drinnen, würde ich sie fertig machen. Al-Muhim, du hast einen Freund, der ist wirklich stark. Ja, und er weiß, der ist, keine Ahnung, Boxer oder irgendwas, der ist stark. Du traust dich in Shabbatana mit ihm auf die Straße zu spazieren. Irgendwo, wo, keine Ahnung, Nazis sind oder irgendwelche anderen vollen Idioten. Ja? Er ist stark, mashallah, er wird dich nicht im Stich lassen. Und wenn 5, 6 Leute auf ihn losgehen, das ist wie in einem Kinderspiel. Ja? Und du gehst mit ihm, überall hin, weil er ist mashallah. Ja? Subhanallah. Wo ist Allah subhanahu wa ta'ala? Der Allmächtige, tabaraka wa ta'ala. Ja? Wo ist Allah? Viele Leute haben Allah vergessen, tabaraka wa ta'ala. Anstatt dass sie sich nur an Allah halten, tabaraka wa ta'ala. Dass sie ihm gehorchen, tabaraka wa ta'ala. Ja? Dass sie ihm dienen, dass sie nur ihn anbeten. Wallahi, so einer hat keine Angst. Auch wenn er alleine ist. Er braucht nicht einen Freund, der Boxen oder Kingboxen hat. Weil er hat Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn irgendwas zustoßt, wenn irgendeine Problematik da ist, er ruft Allah, seinen einzigen Herrn, der Barakallahu wa ta'ala. Aber ein Jahil, wen soll er rufen? Barakallahu fik, wen soll ein Jahil rufen? Ich frage euch, einer, der keine Ahnung hat von Quran und Sunnah, wen soll er rufen, Brüder? Barakallahu fik. Ja? Die Polizei soll er rufen? Was können sie machen? Subhanallah, wen soll er rufen? La hawla wa la quwwata illa billah. Ein Leben in Angst, ein Leben in Erniedrigung, ein Leben wie eine Maus, versteckt in seinem Loch. Aber ein Mu'min, Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt nicht einem Mu'min, dass er sich wie eine Maus versteckt. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala, ja, hat den Mu'minin die Isse vorgeschrieben, den Stolz. Ja? فاستغفر الله سبحانه وتعالى. العزة لمن؟ لله ولرسوله وللمؤمنين. Der Stolz ist Allah, gehört Allah und dem Propheten und den Mu'minin. Ne? Und viele Leute wollen diese Izze nicht. Er will nicht diesen Stolz des Islams. Er hat zu viele amerikanische Filme gesehen. Ne? Ja, eine kleine Villa, mashallah, alles super, Nachbarn, Kind geht in die Schule, Auto. Ja, bin eine. Und am Ende erwartet ihn der Tod. Kennt ihr jemanden, der ewig gelebt hat? Kennt ihr jemanden, der sagen kann, ich werde nicht sterben oder ich werde nicht vor Allah stehen? Ja? Es gibt niemanden. Jeder von uns wird sich vor Allah subhanahu wa ta'ala stellen. Und er wird für seine Taten, wallahi, er wird für seine Taten gerade stehen müssen. Jeder von uns. Deswegen, meine lieben Brüder, ja, nutzen wir diese Zeit, die wir noch haben, dass wir diesen Dien erlernen. Dass wir lernen. Dich sollte nicht interessieren, was er oder der macht. Ja? Dich sollte nicht interessieren, was der irgendwo dort gesagt hat oder fett war oder dies oder das. Was dich interessiert ist, dass du zu Allah subhanahu wa ta'ala kommst mit einem reinen Herzen. Ja? Mit einem reinen Herzen, dass du sagst, ja Allah, Rabbi, mein Herr, mein Gott, Subhanak, du hast ein Buch offenbart, deinem Propheten a.s. Ich habe an dich geglaubt und an deinen Propheten. All das, was der Prophet a.s. mir von dir überbracht hat, ich habe alles fest geglaubt, für Wahrheit gehalten. Und ich habe alles gemacht, was mir befohlen worden ist, so viel ich konnte. Genau so, wie du es beschrieben hast. Und ich habe mich von allem ferngehalten, was du verboten hast. Wenn so einer vor Allah subhanahu wa ta'ala kommt, was denkst du, was mit ihm passieren wird? Ja? Aber die Juhal, die wollen experimentieren. Warum? Weil sie nicht glauben. La hawla wa la quwwata illa billah. Das ist der Islam. Ja? Was ist, noch eine Frage, was ist die Definition von Islam? Wer weiß es? Unterwerfung. Frieden. Nein, Frieden ist eine weißt du, was Frieden ist? Nein. Also, dass man Islam als Frieden definiert, das wurde uns untergejubelt. Das Islam bedeutet in keinem Fall Frieden. Ergebenheit. Ergebenheit zu wem? Zu Allah subhanahu wa ta'ala. Mit was? Mit Tauhid. Ja? Dass du das machst, was Allah dir befehlt, und dass du dich fernhältst von dem, was? Dass du dich fernhältst von? Von dem, was Allah verboten hat. Islam bedeutet, ist Islam lillahi bin Tauhid. Wanqiyadu lahu bita'a wa bara'atu min ash-shirki wa ahli. Islam bedeutet, ja, Ergebenheit Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Tauhid und das Befolgen, ja, der Befehle, die Allah subhanahu wa ta'ala befohlen hat, offenbart hat, ja, und das Lossagen von Schirk und von den Muschrikien. Das bedeutet Islam. Aber wenn jemand kommt, Islam bedeutet Frieden. Islam bedeutet nicht Frieden. Wenn du sagst Muslim, Muslim bedeutet Mustaslim, einer, der sich Allah ergeben hat. Was bedeutet ergeben? Ja, wenn du zum Beispiel im Krieg, wenn jemand im Krieg ist, ja, und jemand zeigt auf dich mit seiner Waffe und sagt, ergib dich. Und du wirfst deine Waffe und sagst, ich ergebe mich. Was bedeutet, ich ergebe mich? Ich mache, was du sagst. Du bist stärker, du hast die Waffe, ich habe gar nichts. Du machst, was ich, du befehlst und ich mache. Das bedeutet Islam. Allah befehlt und du machst. Der Prophet befehlt und du machst. Ahlan wa sallam. Tafadhal. Ihr seid zu spät gekommen zu Schnurren. Wie lange haben wir geredet? Wir haben 40 Minuten geredet. Ja? 50. Wir hören hier auf. Ich sehe an vielen Brüdern, die sind müde. Und ich bin selbst müde. Ja? Aber ich hoffe, inshallah, dass ich euch wiedersehe morgen, inshallah. Morgen wird es einen Vortrag geben nach... Fajr, ja? Samstag, nach Fajr. Und dann gibt es um 11 Uhr einen Vortrag, inshallah. Nach Zuhr, ja. Nach Maghrib. Und nach Isha gibt es Fragen und Antworten. Halle, inshallah. Auf jeden Fall, inshallah, ich möchte euch wiedersehen, inshallah ta'ala. Falls jemand Fragen hat, falls jemand Sachen unklar sind. Ich, ehrlich gesagt, ich habe 18 Jahre gelebt in dem europäischen Land, von wo ich gekommen bin. Hier zu euch, also zu Besuch, inshallah ta'ala. 18 Jahre habe ich gelebt in der Jahiliya. Wenn jemand mich gefragt hat, was ist Tawhid? Irgendwie eine neue Pastete, die man auf Brot streichen kann. Was ist Schirk? Versteht ihr nicht, Barakallahu? Aber Alhamdulillah, keiner von uns ist mit Ilm geboren. Und es gibt, Subhanallah, wenn wir uns einige Sahaba anschauen, Abu Darda, radiallahu anhu, Abu Darda, sehr spät, als alter Mann, hat er Islam angenommen. Wisst ihr, was er geschafft hat? Er hat geschafft, den Koran auswendig zu lernen. Ibn Hajar al-Asqalani, ihr wisst, wer Ibn Hajar al-Asqalani ist. Ibn Hajar hat einen Kommentar von Sahih al-Bukhari geschrieben. Einer der besten Kommentare im Hadith, die es gibt auf der Welt. Ibn Hajar al-Asqalani, dieser Hajar, man hat ihn Hajar genannt, seinen Vater. Wisst ihr, wie er diesen Namen Hajar bekommen hat? Hajar bedeutet was? Was bedeutet Hajar? Schuh Hajar, ja, Habib. Stein. Ja, Hajar. Stein, ey. Hajar bedeutet Stein. Sein Vater Hajar, oder sein Großvater, Al-Muhim, er ist jeden Tag gegangen, er hat versucht zu lernen, den Koran und so, es geht nicht, er ist alt geworden, es geht nicht. Der Shaitan kommt noch und gib auf. Und jeden Tag ist er gegangen zu dem Brunnen und hat Wasser rausgeholt. Und dieser Seil, von der vielen Reibung an den Seiten von Brunnen, diese Steine, von dieser vielen Reibung, dieser Seil, was ist härter, Seil oder Stein? Seil ist aus irgendwelchen Pflanzen und so, diese Hanf und so weiter. Subhanallah, dieser Seil hat diesen Stein geschnitten und hat in ihn eine richtige Rille so reingeschnitten. Von viel ziehen. Es geht nicht sofort, aber mit der Zeit geht's. Und er hat gesagt, Subhanallah, dieses Seil hat diesen Hajar durchgeschnitten. Der Hajar hat nachgegeben. Und ich habe aufgegeben. Und dann hat er begonnen zu lernen. Und er wurde ein Alim, obwohl er so alt ist. Subhanallah. Deswegen, jeder geht's. Das, was Allah von euch will. Allah will von euch, dass ihr Interesse zeigt, Subhanallah. Es geht um Jannah und Jahannam. Jannah verdient man sich. Aber viele haben sich die Jahannam richtig verdient. Versteht ihr mich, Barakallahu? Deswegen, inshallah, ich möchte von euch, mit Allahs Erlaubnis, dass ihr Interesse zeigt. Okay? Vielleicht ist mein Vers für manche von den Brüdern, keine Ahnung, für streng oder für manche ist es. Für manche ist es nichts Neues. Versteht ihr mich, Barakallahu Fikum? Aber ich möchte wirklich, Barakallahu Fikum, dass ihr endlich, inshallah ta'ala, dass jeder Muslim beginnt zu lernen, weil Allah, das ist das Wichtigste. Allah hat uns erschaffen. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns erschaffen nur wegen dieser Sache. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ich habe die Menschen und die Djinn aus keinem anderen Grund erschaffen, außer dass sie mich anbeten. Wie willst du Allah anbeten und du hast kein Wissen, du hast keine Ahnung von gar nichts? Deswegen, meine lieben Brüder, das Wichtigste, Tawhid. Und im Internet, wenn ihr schreibt, Tawhid, Tawhid al-Uluhiyya, Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Asma'i wa Sifat, egal in welcher Sprache in dieser Welt, egal in welcher Sprache, Wallahi, es wird so viel rauskommen, ihr könnt jetzt monatelang lesen. Deswegen, keiner soll kommen und sagen, Wallahi, Tawhid, das konnte ich nirgends lernen. Bei Allah wirst du keine Entschuldigung haben. Wallahi, du wirst keine Entschuldigung haben. Entschuldigung hat derjenige, der irgendwo in den Bergen lebt und keine Kontakte hat mit der Zivilisation. Oder jemand, der in der Wüste lebt. Oder irgendein Eskimo ist geboren auf einem Eis... wie sagt man, das ist ein Eis... Elohim. Er hat keine Ahnung von nichts. Er hat vielleicht Entschuldigung. Allah wird ihn nicht bestrafen. Allah wird ihm noch eine Chance geben. Aber dir nicht, Bruder. Du lebst in einer Zeit des Internets, eine Zeit des Wissens, eine Zeit der Bücher, eine Zeit. Und nicht nur das. Diese Zeit, in der wir leben. Wallahi, es wird noch vieles, vieles passieren. Und wir werden noch viele Sachen sehen im Fernsehen und wir werden uns wundern und sagen, subhanallah, es geht für die islamische Umma wirklich richtig, hey, bergauf. Die islamische Umma, mashallah, schau diese Jugendlichen an. Wallahi, geh, irgendeine europäische Stadt, geh. Du wirst so viele Jugendliche mit Bart, praktizieren Koran und Sunna. وَلَا يَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمْ. Und sie haben von niemandem Angst, wenn es sich um Allah subhanahu wa ta'ala handelt. Ja? Alas, Allah, die Munafikin, die Heuchler, oder die Verräter, oder die Spione, oder die Mushrikin, die, wallahi, die werden dir nicht schaden können. إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُوا كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, sie schmieden List und Pläne, sie stellen euch Fallen auf. Und Allah, wo Akidu geht, und ich stelle ihnen Fallen auf. Ich mache List gegen sie. Deswegen lasst die Kafirin, dass sie noch ein bisschen, dass sie noch ein bisschen Zeit. Aber diese Zeit ist ganz kurz für die Kuffar. Deswegen sage ich mit ihnen, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. Kommt nicht in die Nähe von diesen Zalimin, von diesen ungerechten Leuten. Dass euch nicht auch Feuer berührt mit ihnen zusammen. Ja? Deswegen bitte ich Allah subhanahu wa ta'ala, dass er mir verzeiht und euch und allen Muslimen. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns das islamische Wissen erlernen lässt. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns Koran und Sunna verstehen lässt, der wahre Kitab. Ich bitte ihn, dass er uns Fiqh in Din gibt. Ich bitte ihn subhanahu wa ta'ala, dass er uns zu denen macht, die den Propheten alaihi salatu wasalam befolgen. In seinem Glauben und in seinen Taten. Und in seinem Aussehen und in jeder Angelegenheit. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah spricht die Muslime damit an. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ihr seid das beste Volk, das es jemals unter den Menschen gab. Ja? Wie? Was ist die Eigenschaft von dem besten Volk, das es jemals gab? Tu'minuna billahi. Ja? كنتم خير أمة مخرجة للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Ihr befehlt das Gute und ihr verwehrt das Böse und ihr glaubt an Allah. Subhanallah. Aber wir lernen nichts, machen nichts, sitzen zu Hause und warten auf ein besseres Morgen für die islamische Umma. Nein, na, Tat. An erster Stelle ist Ilm. Ja? Imam al-Bukhari. Wer kennt von euch nicht Sahih al-Bukhari? Wer von euch kennt nicht Sahih al-Bukhari? Oder besser gesagt, wer kennt von euch Sahih al-Bukhari? Jeder kennt Bukhari. Ha? Jeder kennt Bukhari. Was ist das erste Kapitel in Bukhari? Al-Ilmu qabla qawli wal-amal. Das Wissen kommt vor irgendeiner Aussage oder irgendeiner Tat. An erster Stelle kommt Wissen. Das erste Kapitel in Sahih al-Bukhari. Gibt es da jemand Sahih al-Bukhari? Nein, keine Maktab. Al-Muhim. Nein. Erstes Kapitel. Al-Ilmu qabla al-Qawli wal-Amal. Wissen kommt vor was? Vor irgendwelcher Aussage oder von irgendwelcher Tat. An erster Stelle Ilm. Dass du lernst, Koran, Sunna, mit Allahs Tabarik und Allah Erlaubnis. Dass du Akida lernst. Was? Dass du lernst das, was dich zu einem Muslim macht. Wenn du Bayram und der Yom al-Eid Baklava ist, das hat dich schon lange nicht zu Muslim gemacht. Dass du beschnitten bist, das macht dich nicht zu Muslim. Juden beschneiden sich auch und heutzutage auch viele Christen. Ja? Weil das, keine Ahnung, besser ist. Ja? Das hat dich nicht zu Muslim gemacht. Zu Muslim macht dich die Aqida du Tawhid. Deswegen bitte ich Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns zu den Muwahidin macht. Und ich bitte ihn Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns weit, weit von den Schirk und Mushrikin entfernt. Barakallahu fikum. Möge Allah euch belohnen, dass ihr so viel Sabr mit mir hattet. Barakallahu fikum.